Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Monatsrückblick auf den November 2024 des anarchistischen Radio Berlin. Bevor es hier irgendwie weitergeht, haben wir ganz kurz und untypisch gute Nachrichten. Nein, nicht umschalten, ihr seid schon richtig. Und zwar, das A-Radio macht mal wieder eine Soli-Party. Vergangene Connoisseur werden wissen, das lohnt sich. Daher kurz und knapp die Hard Facts, Save the Date und so weiter. Samstag, 8. Februar 2025, im Fischladen in der Rieger Straße in Friedrichshain in Berlin. Es erwarten euch mindestens Karaoke und Merchandise, also schaut vorbei. Und feiert den 12. Geburtstag unseres monatlichen Podcasts mit uns. Mehr Bewerbung folgt natürlich noch. Aber zurück zum regulären Programm und den sonst ja eher durchwachsenen Nachrichten. Denn wir schauen wie so öfter auf einen turbulenten November zurück und hoffen, euch auch diesmal eine unterhaltsame und anregende Stunde Podcast mit auf den Weg geben zu können. Angefangen wird wie üblich mit dem Newsblock. Dann folgt ein kurzer Mobi-Clip, ganz kurzfristig für den Samstag, den 14.12.2024, denn da wollen Nazis gerade in Friedrichshain hier in Berlin unterwegs sein. Danach kommen wir schon zum Herzstück dieser Ausgabe, und zwar leider allzu nötig und passend mit der Dokumentation einer Veranstaltung der Northeast Antifa zum großen Thema, wie mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, sprich fortschreitender Rechtsruck, umgehen. Genauer gesagt, welche Taktiken und Strategien haben sich in den vergangenen 90er Jahren bewährt. Danach gibt es noch ein übersetztes Kurzinterview zu Osman Efcan und natürlich unsere Rubrik Wo herrscht Anarchie? Falls ihr mit dem A-Radio in Kontakt treten wollt, dann geht es per E-Mail unter aradio-berlin@reisser.net. Wir sind auch auf Mastodon unter aradio-berlin@kollektiver.social. Und auf unserem Blog aradio-berlin.org gibt es unser weitreichendes Backlog und Einzelaudios in verschiedenen Sprachen. Weiterhin gibt es auch A-Radio im Radio, und zwar jeden dritten Mittwoch um 21 Uhr auf 88,4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Sendetermine des Podcasts in weiteren freien Radios findet ihr übrigens auf besagten Blog unter aradio-berlin.org/kontakt. Jetzt legen wir los mit den News. Herzlich willkommen zum Anarchist Newsroom für den November 2024. Hier soll es heute gehen um Massenvertreibungen mit EU-Geldern, Foltermethoden in einem Thüringer Knast, Neues vom Sport und dem Gedenken an den gefallenen Genossen Kyriakos und der Solidarität mit seiner schwer verletzten Gefährtin Marianne. Massenvertreibungen in Ägypten, EU-finanziert ägyptische Deportationen. Na, das ist ja erstmal nichts Neues. Massenvertreibungen, Kriegswaffen und Flüchtlingslager scheinen ja die europäischen Bestseller zu sein. In einem langen Artikel schreibt hier die Graswurzelrevolution über den andauernden Krieg zwischen der Armee und der Miliz Rapid Support Forces im Sudan. Dieser sei die größte Vertreibung, die derzeit global stattfindet. Laut der Internationalen Organisation für Migration ist ein Viertel der sudanesischen Bevölkerung auf der Flucht. In dem Artikel legt die Zeitung die finanzielle Unterstützung für die Massenvertreibungen durch die EU offen. Aus dem EU-Ägypten-Abkommen geht hervor, bis 2027 sollen 5 Milliarden Euro als Darlehen gewährt werden. Weitere 1,8 Milliarden Euro sollen in verschiedene Bereiche wie etwa die Energiewende und den Ausbau des Datenverkehrs investiert werden. Da fehlt ja leider noch etwas. Außerdem soll im Bereich der Terrorismusbekämpfung und Migration zusammengearbeitet werden. Insbesondere sollen die Ursachen illegaler Migration bekämpft und legale Migrationswege in die EU ermöglicht werden. Tonner, Willkür und Machtmissbrauch in Thüringer Knast. Die Gefangenengewerkschaft bundesweit der Organisation GGBO zeigt sich in einem Artikel auf ihrer Homepage zutiefst erschüttert über die grausame Behandlung des thüringischen Gefangenen Christopher Welsch. Das klingt nicht sehr gut. Was ist passiert? Christopher Welsch wurde in der JVA Tonna 11 Wochen lang in vollständiger Isolation unter menschenunwürdigen Bedingungen in einer sogenannten Gitterbox gehalten. Moment, Gitterbox? Zusätzlich musste er den Hofgang unter vollständiger Fesselung antreten. Diese Maßnahme, die den grundlegenden Prinzipien eines humanen Strafvollzugs widerspricht, ist mit nichts zu rechtfertigen. Sie stellt eine eklatante Verletzung von Menschenrechten dar und rückt den Strafvollzug Tonna gefährlich nah an die Definition von Folter. Aber vielleicht Hat er sich nicht an die Regeln gehalten? Augenblick. Der Grund für diese drakonische Maßnahme? Ein Vorfall, der auf einem Krankenhausaufenthalt von Herrn Welsch im Juli 2023 basierte. Nach einer Operation verlangte Herr Welsch 2 Scheiben Brot, da er Hunger verspürte. Und jetzt mit dem anarchistischen Informationsdienst zum Sport. Das Spiel Italien, Israel, Wirtschaft und Völkermord. Bereits im Oktober wurde in Udine, während Gaza und der Libanon verheerenden Bombenangriffen ausgesetzt waren, das Fußballspiel Italien, Israel ausgetragen. Die Presse wurde mobilisiert, um die schwer fassbare, friedliche Rolle des Sports und die Bedeutung des Handels mit Israel hervorzuheben. Stimmt, Fußball verbindet ja praktisch alle Menschen miteinander, oder? Der Einsatz der Strafverfolgungsbehörden war beeindruckend. Zitat aus der Lokalzeitung Messaggero Veneto. Über 1000 Beamte in einer Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern, sei dazu angemerkt, Drohnen und ein Hubschrauber im Flug, auf dem Gelände stationierte Scharfschützen, auf den Dächern rund um das Stadion und in den Sportlerhotels Hunde- und Sabotageschutzabteilungen im Einsatz, Dutzende Mossad-Agenten und italienische Geheimdienste. Der ganz normale Wahnsinn also. Noch etwas. Regionalrat Bini betonte anschließend zufrieden, dass im Jahr 2023 die Exporte aus Venetien nach Israel um 21,5% gestiegen sind und 103 Millionen Euro überschritten haben, was die enge Verbindung zwischen den dort tätigen Unternehmen zeige. Beklagte sich anschließend jedoch noch kurz darüber, die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts, immer diese anhaltenden Konflikte, hätten die Touristen- und Handelsströme erheblich verringert. Tod eines Anarchisten in Athen. In Gedenken an Kyriakos, Solidarität mit Mariana, Dimitra und Dimitris. Aus einem Schreiben der Assembly in Memory of Kyriakos and in Solidarity with Mariana, Dimitra and Dimitris. Am 21. Oktober 2024 ist unser anarchistischer Gefährte Kyriakos bei einer Explosion in einer Wohnung in Athen im Kampf für die soziale Befreiung gefallen. Seine Gefährtin Mariana erlitt schwere Verletzungen und wurde nach ihrer Behandlung im Evangelismus Krankenhaus unter ständiger Polizeibewachung gestern ins Korydallos Gefängnis verlegt. Infolge der Ereignisse vom 31. Oktober wurden die Anarchistin Dimitra und ihr Gefährte Dimitris in Athen inhaftiert. Sie wurden nach dem Antiterrorgesetz 187a angeklagt. Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Besitz und Herstellung von Sprengstoff sowie Beschädigung von Privateigentum. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Bleibt tapfer. Friedrichshain ist am 14.12., also diesen Samstag, eine Nazi-Demo geplant. Du bist damit nicht einverstanden? Dann leiste Widerstand. Informiert euch. Vernetzt euch. Seid laut. Die bisher geplante Strecke der Nazis ab 13 Uhr ist Ostkreuz, Markgrafendamm, Stralauer Allee, Warschauer Straße, Frankfurter Tor, Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Marktstraße, Ostkreuz. Sorgen wir dafür, dass die FaschistInnen keinen Meter durch unseren Kiez laufen können. Also raus mit euren FreundInnen, raus auf die Straße, zur Demo, aufs Fahrrad, zu den Mahnwachen oder einfach so, um Präsenz gegen Rassismus zu zeigen. Zieht euch eure schönsten Nazis-Wegboxen-T-Shirts an und lasst uns gemeinsam zeigen, dass Friedrichshain nicht nur gegen Nazis ist, sondern in puncto Feminismus, Antirassismus und Erinnerungskultur einiges zu bieten hat. Ab 11 Uhr ist die Zubringer-Demo aus Kreuzberg. Ab 12 Uhr ist die Fahrraddemo Fahrradstraße anradeln, Start in der Gärtnerstraße. 12.30 Uhr dann die Demo gegen Faschismus, Queer- und Frauenfeindlichkeit, Start am Markgrafendamm. Um 12.30 Uhr die Kundgebung Kindernazis ins Bett stecken, Antifa ist Liebe. 13 Uhr haben die Omas gegen Rechts am Frankfurter Tor eine Kundgebung angemeldet und es gibt noch viele, viele mehr. Alle Infos zu den geplanten Demonstrationen und Kundgebungen findet ihr unter berlin-gegen-nazis.de. Also nochmal, berlin-gegen-nazis.de. kein Fußbreit den Faschisten. Nicht eine Sekunde ein Teil von deiner Geschichte. Wir haben schon in Kinderschuhen mit Steinen geschmissen, weil wir seit der 6. Klasse nicht auf Gesetzestexte achten. Es ist Latte, was Politiker in Parlamenten machen. Wir kommen vorbei, ruft die 161. Seit einiger Zeit haben wir uns im A-Radio vorgenommen, Interviews zum Aufstieg der extremen Rechten und dem Umgang damit zu führen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Darum freuen wir uns sehr, dass die Genossinnen der Northeast Antifa uns die Aufnahmen einer Podiumsdiskussion zur Verfügung gestellt haben. Hier hört ihr die Zusammenfassung der Podiumsrunde, die sich damit beschäftigt, wie die antifaschistische Bewegung in den 80er und 90er Jahren mit der Bedrohung durch Neonazis auf der Straße umgegangen ist. Aber genau, unsere Idee hinter dieser Veranstaltung war so ein bisschen, dass wir uns ja gerade wieder mit einem immensen Rechtsruck zu tun haben und wieder mit rechten Jugendgruppen, die irgendwie gegen CSD-Demos ja, aufmarschieren, die Übergriffe machen und sonst was. Und die Tendenz ja eher dahin geht, dass es deutlich schlimmer wird in der nächsten Zeit. Und wir uns so ein bisschen die Frage gestellt haben, sind diese sogenannten Baseballschlägerjahre aus den 90ern und 0er Jahren zurück? Und wenn ja, wie verteidigen wir uns dagegen? Weil viele junge Menschen in der letzten Zeit ja nicht so wirklich damit konfrontiert waren oder zumindest an vielen Orten nicht damit konfrontiert waren, sich unbedingt mit Nazis zu prügeln, ja einfach diese Bewegungen ein bisschen anders aussahen. Und wie viel von den, ich sag jetzt mal nett gemeint, älteren Generationen lernen wollen. Daher wollten wir hier so ein bisschen die verschiedenen Generationen zusammenbringen und so einen Wissensaustausch stattfinden lassen. Und dafür haben wir dieses Podium organisiert. Genau. Ansonsten bin ich jetzt fertig mit der Einführung und dann würde ich euch zweimal fragen, wer ihr seid und vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin der Zwerg aus Finsterwalde, wie angekündigt. Wer nicht weiß, wo das ist Südbrandenburg, in der Mitte von Berlin, Dresden, Leipzig und Cottbus. Cottbus hat sicherlich auch jeder schon gehört und wie es da teilweise aussieht. Dementsprechend in der Region sieht es eben sehr düster aus. Ich bin in der Stadt immer noch ansässig und würde jetzt da natürlich einiges zur Vergangenheit sagen wollen. War ich in verschiedenen Gruppen aktiv gewesen, unter anderem lose autonome Gruppen, dann offiziell die auftretende autonome Antifa Finsterwalde, die organisierten Anarchistinnen und zuletzt die proletarische Autonomie Finsterwalde. Ja, hallo, ich bin David. Ich bin aufgewachsen in Göttingen, das liegt im Osten des Westens, also nahe an der Grenze zur ehemaligen DDR. Genau, ich lebe seit 2001 in Berlin, also schon sehr viel länger als bin ich hier politisch aktiv als damals in Göttingen. Aber ich kann auch gerne was dazu ein bisschen erzählen. Ähnlich wie Zwerg, wenn du so in der Bewegung eher unterwegs bist, durch verschiedene Gruppen durchlaufen. Jedenfalls war ich in der Autonomen Antifa aus Göttingen, die zumindest in den 90ern wegen der Organisierungsfrage ein bisschen bekannter war über die Göttinger Stadtgrenze hinaus. Und später war ich dann in der Antifa Aktion Berlin und der antifaschistischen Linken Berlin und in der interventionistischen Linken. Im Moment bin ich nicht aktivistisch organisiert und lebe in Kreuzberg. Wie seid ihr denn zu dieser Zeit gegen Faschos, aber auch gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck damals vorgegangen? Was waren so Mittel, die sich irgendwie bewährt haben und so? Das Wichtige war aber, dass es bei uns in Göttingen ein Jugendzentrum gab, an dem sich die Jugendlichen orientiert haben, wo Konzerte liefen, wo du irgendwas selbst organisiert machen konntest, die Jugendgruppen oder auch Sport. Und ja, war einfach ein Ort zum Austausch über alternative Ideen und auch kleinere Utopien. Und das stand eben irgendwie den Nazis im Weg. Und dann ging es eigentlich darum, in der Straße, die direkt zu diesem Jugendzentrum ging, so eine Hoheit über die jeweiligen Jugendlichen, sich zu erkämpfen oder sich da irgendwie reinzuschmeißen. Und genau, da sind wir. Das war für uns irgendwie keine Frage, außer vielleicht für diejenigen, die irgendwie eine sehr pazifistische Erziehung hatten, sich den Nazis entgegenzustellen. Das war sehr handfest. Und dann war es da automatisch schon im Konflikt auch mit dem Staat und mit dem Gewaltmonopol und der Polizei und dem entsprechenden Feindbild, das auch in denen reinherrscht. Und dann gab es halt die ersten Konfrontationen mit der Polizei, weil die eben die Nazis entweder weg eskortierten oder die auch beschützt haben oder mit denen in guten Dialog standen. Das war erstmal so, wie ich da so reingeraten bin, und die anderen Überlegungen mache ich vielleicht später, wenn dann so ein Organisierungsprozess losging und strategische Überlegungen und Überlegungen, wie konnten wir am besten ansetzen. Ja, wenn du halt eben in einer Kleinstadt aufwächst, besonders vielleicht in Ostdeutschland, dann bist du in der Regel natürlich nicht anonym, sobald du dich outest. Und in der damaligen Zeit, auch über die Subkulturen, hat man das natürlich sehr deutlich nach außen getragen. Also sowohl die eine als auch die andere Seite. Und somit ist man sowieso gleich schnell zum Angriffsziel geworden und hat sich so schnell wie möglich Menschen gesucht, die das ähnlich sehen, um einfach in der Form schon einen Selbstschutz aufzubauen. Und aus dem Selbstschutz wurde irgendwann natürlich eine offensive Vorgehensweise. So wie er es schon gesagt hatte, geht es über verschiedene Subkulturen. Alleine schon lange Haare zu haben, konnte ein Problem darstellen, dass du angegriffen wurdest. Auch das lief halt eben nicht bei verbalen Auseinandersetzungen, sondern Gewalt und auch Waffen waren halt eigentlich relativ alltäglich gewesen. Es gab teilweise Zeiten, wo wir grundsätzlich bewaffnet unterwegs gewesen sind, ob das Schlagstöcke, Steckschusswaffen gewesen sind. Ja, das gehört halt einfach zum Alltag. Die Zeit war gefährlich, es gab auch Morde, und ich glaube, in sehr jungen Jahren ist einem das auch sehr schnell bewusst geworden, dass man auch liegen bleiben kann. Wenn man von so einer Gruppe 20 Leute überfallen wird, falsche Zeit, falscher Ort. Und ja, wenn ich den Satz sage, wie das dann, weil du gefragt hast, was effektiv war oder wie wir das gemacht haben, naja, dann schließt du dich eben zusammen in einer Gruppe. Wir haben uns dann Antifa genannt, autonome Antifa, weil wir Teil der Autonomen waren. Das war damals das Etikett, was eben den Aktivisten zugekommen ist. Das kam eigentlich von dem Begriff her aus Italien, von der Autonomia Operaia. Da ging es eigentlich von der Idee darum, dass du A, als Individuum Autonomie und Freiheit anstrebst, und andererseits waren wir natürlich parteiunabhängig und Teil von irgendwas außer parlamentarischen. Und die Autonomen im Westen zumindest waren auch ein Reflex auf die sogenannten K-Gruppen, die kommunistischen Gruppen, die nach 68 entstanden waren, ungefähr ein Jahrzehnt, und dann die 80er waren dann wieder durch ein Jahrzehnt sozusagen spontanistischere Organisierung, Bewegungsorganisierung geprägt. Und zu diesem Teil gehörte ich, und in den 90ern dann, worüber das Werk geredet hat, ja, spätestens dann seit 90, 91 haben wir uns fester organisiert, haben dann auch die Antifa-M gegründet. Wir grenzen uns auch erstmal ab von diesem allgemeinen Drumherum des Jugendzentrums. Wir wollten eine effektive Antifa aufbauen, die auf allen möglichen Ebenen eingreift, weil wir gemerkt haben, ja, nur mit reaktiven Hinterherrennen oder auch nur ab und zu mal Nazis auf die beglatzten Kopf zu hauen oder so, das ist, kann zwar ganz erhebend sein und ist auch nicht falsch, aber das allein reicht nicht. Also haben wir ein paar Erfahrungen, die wir in 2, 3 Jahren gemacht haben, zu Papier gebracht und haben ein Papier veröffentlicht, das hieß Papier zur autonomen Organisierung. Das war ein Vorschlag, eigentlich an die Autonomen gerichtet, an die damals schon zerfallenen Autonomen, zu sagen, okay, lass uns unter dem Label Antifa bundesweit zusammenschließen, weil es notwendig ist, weil wir gesehen haben, was auf uns zurollt nach dem Mauerfall, weil wir gesehen haben, dass die Nazis nicht nur 10 oder 15 waren, sondern mittlerweile Konzerte mit 1000 Gassen machen, und es war klar, was da jetzt kommt, als sozusagen Schub durch diesen Nationalismus. Wir haben das damals Traum von Großdeutschland genannt, das war uns relativ klar, dass es einen ziemlich starken Schub gibt für die Nazis. Und zwar nicht, das war vorhin auch nicht einfach nur ein Ostproblem, da hat es nur besonders krass ausgedrückt, weil einfach auch die formalen Strukturen total undefiniert waren. Also Polizei und Juristerei und so. Das war keine offene Situation, aber sie war nicht definiert, sagen wir mal so. Offen war sie bestimmt nicht. Jedenfalls haben wir dann wiederum, wie die Autonomen damals an den K-Gruppen, haben wir wiederum eine Kritik an den Autonomen formuliert und gesagt, das geht so nicht, man kann sie nicht irgendwie einmal die Woche im Jugendzentrum treffen und das Plenum ist beliebig zusammengesetzt und man fällt mal so eine Entscheidung, mal so eine. Wir wollen es irgendwie verbindlicher, wir wollen auch Bündnisse mit anderen Kräften eingehen. Das waren damals, wir waren ja selber noch Schüler, also dann mit Studis und mit Kirchen und mit Gewerkschaften und ja, auch mit SPD, die mitverantwortlich war für die Änderung des Asylgesetzes, also zu gucken, wo gibt es da ehrenhafte Menschen, die wirklich gegen Nazis sind, mit denen was zusammenzumachen. Also fingen wir an, eine ziemlich seriöse Bündnisarbeit zu machen. Gleichzeitig, was die ganze Zeit lief, war sowas wie Recherchearbeit. Also wir waren immer diejenigen, die informiert waren über die Nazis. Wir hatten auch viel mehr Wissen als alle Journalisten und alle Leute in Bündnis zusammen. Das war unsere große Stärke. Das war wichtig. Dann haben wir angefangen, wir waren selber noch klein, aber sowas wie Jugendarbeit zu machen, also für Leute, die 15, 16 sind, an den Schulen was zu machen. Und wir haben angefangen, Kamera an Arschloch nicht mehr zu rufen, sondern mit der Presse, mit einzelnen Pressevertretern versucht, irgendwie denen deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass eine Position, die wir haben, auch vorkommt. Das hat es nicht immer gelungen, das muss man auch im Nachhinein sagen, dass das sehr schwierig ist. Aber trotzdem waren das so Dinge wie Bündnisarbeit, Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die heute zum Teil selbstverständlich sind, die wir erstmal überhaupt angestoßen haben, in Abgrenzung zu so einem etwas diffusen, um irgendein Projekt, Zeitung oder Jugendzentrum. Genau, das hat dann mich zumindest in den 90ern geprägt, viele Sachen organisiert, sowas wie diese Gedenkveranstaltungen oder Demos oder Veranstaltungen. Also die meiste Zeit ging eigentlich für Informationsveranstaltungen drauf. Ich würde an meiner Stelle jetzt nochmal hinzufügen, dass sich das bei uns halt eben am Anfang eher in so einer Jugendbandenmentalität geäußert hat. Das hat alles quasi auf der Straße stattgefunden, auf Plätzen, in Parks, dort, wo wir rumgehangen haben. Leute wollten, also Neonazis wollten uns den Raum nehmen. Parallel dazu gab es natürlich aufgrund der Wendesituation einen immensen Wegzug. Dementsprechend viele Gebäude, die leer standen. Und in Finsterwalde selbst gab es teilweise 20 besetzte Häuser. Und also geräumt wurden, dann wurden sie wieder besetzt. Dann gab es auch andere Ausgangspunkte einfach wie jetzt, wo man sich organisieren, selbst ausprobieren konnte. Vor allen Dingen, weil die Perspektive ja einfach eine andere gewesen ist. Wir konnten jetzt nicht auf eine Generation der 68er zurückgreifen oder eine autonome Bewegung, sondern wir mussten uns quasi selbst erfinden, selbst ausprobieren und konnten niemanden, mit dem wir uns austauschen hätten können, Menschen, die älter waren oder Erfahrungen gemacht haben. Und vieles lief halt dadurch im Alltag einfach ab. Auch in den Schulen, Arbeitsplatz, Berufsschulen, überall ist man eigentlich konfrontiert gewesen und teilweise mit den Leuten, mit denen man zusammen aufgewachsen ist. Also man kannte die von vornherein schon. Das ist halt quasi der Vor- und Nachteil einer Kleinstadt. Und je nachdem, wie die Kräfteverhältnisse sind, ist es günstig für dich oder eben nicht. Ja, okay, sehr spannend. Ich merke schon, also vieles, was heute jetzt irgendwie zumindest teilweise selbstverständlich ist, dass das damals noch gar nicht so war oder dass ihr das auch irgendwie so ein bisschen miterarbeitet habt. Gibt es irgendetwas, was ihr aus heutiger Sicht anders machen würdet? Also so wie ich mich als Person verstehe oder in den Gruppen, in denen ich war, haben wir uns immer zur Bewegungsgeschichte dazu gezählt und versucht auf Situationen in der Gesellschaft auch zu reagieren. Auch das nun der Jugoslawienkrieg gewesen ist, der Irakkrieg, die Globalisierung, das waren alles neue Phänomene, die auch Radikalisierung hervorgebracht haben. Ich halte das nicht für falsch. Ich muss natürlich dazu sagen, so wie er es auch sagte, wir waren vorher eher Gruppen, so lose, wir haben halt rumgehangen, haben uns organisiert und irgendwann haben wir uns ein kontinuierliches Programm gegeben. Dann haben wir uns auch quasi irgendwann autonome Antifa genannt, um ansprechbar zu sein, weil vorher war das eher alles auf so einer aktionistischen Ebene. Es gab jetzt natürlich nicht Demonstrationen oder Öffentlichkeitsarbeit. In der Kleinstadt ist das ohnehin manchmal nicht relevant, weil wenn sich Menschen kennen, dann wissen sie, wie sie drauf sind. Da bringt das Outen auch nichts. Das ist quasi auch heutzutage halt relativ problematisch, das Outing. Allein bringt nicht viel, weil es ist sehr akzeptiert in der Gesellschaft und es interessiert die Leute dann halt teilweise nicht. Und da brauchst du dann natürlich andere Wege, um gegen Gegner vorzugehen. Und ja, Kreativität ist da natürlich gefragt. Ich finde die Frage sehr schwierig mit dem, was hättet ihr anders gemacht, weil klar, weiß ich natürlich jetzt viel mehr als in der Situation selber. Also inhaltlich würde ich sagen, wenn ich das wiederholen könnte, wären wir gut beraten gewesen, die Frauenfrage oder die Frage von Frauenhass, Frauenverachtung oder jetzt auch zum Teil Queerfeindlichkeiten, das hieß damals noch nicht so, mehr in den Mittelpunkt zu stellen, weil das kommt auch in diesem Antifa-Film vor, das sagt Cassie vom ehemaligen APABIT sagt das auch, dass das die große Klammer ist zwischen eigentlich ganz Rechten bis rein in auch linke Strukturen. Das würde ich im Nachhinein sagen, war sozusagen, wäre mir heute ein Anliegen, das mehr in den Mittelpunkt zu stellen, wie wir das praktisch machen, außer dass man sich auch mit sich selbst beschäftigt. Weiß ich jetzt nicht, aber das fällt mir nur dazu ein. Und auf dieser Ebene von sich zu organisieren, muss ich vielleicht vorwegschicken, in den 90ern gab es, sagen wir mal, bundesweit zwei größere Ansätze, die aus so einer Debatte, die von 1990 bis 1993 innerhalb der Autonomen oder der Antifa lief, sind zwei Ansätze hervorgegangen. Das eine war die antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation, zu der meine Gruppe auch gehörte. Das waren in letzter Zeit so was wie 15 Gruppen aus der ganzen Republik. Das ging von 1993 bis 2001, dann hat sich dieser Ansatz aufgelöst. Und dann gab es noch das bundesweite Antifa-Treffen, was zum Teil eher doppelt so viele Gruppen hatte, aber nicht so eine Kontinuität in Gruppen hatte, was bewegungsnäher war. Ich würde sagen, wenn ihr euch mit diesen Ansätzen beschäftigt, würde ich irgendwas dazwischen heute wählen. Weil, weil beide Ansätze an ihr Limit gekommen sind und am Ende haben sich beide auch aufgelöst an so gesellschaftlichen Sachen, wie das, was im Nachhinein immer als Antifa-Sommer 2000 beschrieben wurde. Es war so ein Punkt, wo der Staat bestimmte Fragen des Antifaschismus und sein Vokabular in sein Programm übernommen hat, gerade auch so was Gedenkpolitik angeht, und hat sich sozusagen selber so einen ganz leichten antifaschistischen Anstrich gegeben. Das hat eigentlich langfristig diese Antifa der 90er eigentlich sozusagen zwangsweise in eine andere Position gebracht und viele Leute, du hast es einmal gerade erwähnt, viele Leute aus Antifa sind dann einfach auch in die Antiglobalisierungsbewegung gegangen als Person und die Antifa selber, der 90er endet eigentlich mit richtigen Antifa. Von der organisationsmäßigen Seite würde ich ein paar Sachen anders angehen, aber das würde jetzt nicht weit führen, da müsste ich jetzt eher nachfragen oder sowas, weil da müssen wir so viel vorausschicken, was damals die Debatten waren und die verschiedenen Überzeugungen der Leute, was funktioniert und was nicht. Kurze Musikunterbrechung mit Soul und Decomposure mit dem Track Three-Way Fight, welcher schon beim letzten Mal, als die faule Orange mehrheitlich gewählt wurde, gut passte. Und das hat sich an sich nicht geändert. But if you're looking for me, I'll be on the block. Hit a black glove, free stop, hard I'm on the top band. Just at the top floor. It's getting too real. First they take us for granted, then they tell us to heal. Fuck the system, shut it down with no lights. Please, Lord, don't let me go to jail tonight. If I do, I'll be back tomorrow. And it ain't shit compared to what'll do to Latinos. Deport 3 to 10 million, that's fucked up. Obama did them same numbers, so what's up? But if you're looking for me, I'll be on the block. In a black glove, raised up, hard I'm on the top, man. Normal Democrats in the streets, but we ain't got the same dreams, yeah. Or even the same nightmares. We wanna build a new world, not fix this. Real G's don't budge. When Eric King got sentenced, he was mocking the judge. Yeah, this shit ain't a game. So when it's time to organize, I'll be doing my thing. Learn security culture, I'm telling you, man. If the cops come around, don't mention my name. Forgive me, Emma Goldman, I know I ain't done enough. Trying to survive or fighting back, this shit is tough. But it isn't a choice. Self-elected leaders, you ain't speaking for us. They calling for calm, saying we ain't about hate. Speak for yourself, fuck Trump, fuck the law, fuck the state. But if you're looking for me, I'll be on the block. Hit a black glove, raised up, hard I'm on the top. Ja, ich würde natürlich beipflichten. Ich würde natürlich aber auch sagen, dass wir lokal, wie auch teilweise andere Gruppen, sich teilweise zu lange mit Feuerwehrpolitik beschäftigt haben und reagiert haben auf Ereignisse, statt eigene Grundlagen und Basen zu schaffen, und um einen besseren Ausgangspunkt zu haben. Und ist man das auch nie richtig losgeworden. Es gründen sich Gruppen, diese zerfallen wiederum. Teilweise fangen die Gruppen dann wieder von Null an, und das kann ich natürlich wirklich als Selbstkritik mitgeben, nicht reagieren, sondern wirklich Grundlagen schaffen, wo andere dran aufbauen können. Du hattest ja jetzt gerade schon so kurz so dieses Thema, das wird ja auch Aufstand der Anständigen genannt und so, dass der Staat da viel so dieser Themen übernommen hat und dann auch viele Antifas in solche staatlichen Strukturen oder in anderen Organisationsformen oder NGOs und sowas reingegangen sind. Genau, das leitet ganz gut über zu der nächsten Frage. Und zwar, was waren eurer Meinung nach die größten Zäsuren oder Brüche für die Bewegung einmal, aber auch für eure Gruppe selbst oder für euch selber persönlich? Also ich würde tatsächlich mit dem G8-Gipfel in Jena anfangen. Das hat tatsächlich, glaube ich, die Bewegung sehr stark getroffen und auch vielen Leuten klar gemacht, dass es kein Spiel ist, dass du dein Leben verlieren kannst, und hat natürlich zu Entscheidungen geführt, sich weiter zu oder anders zu entwickeln. Ein Teil davon ist sehr bürgerlich geworden, hat dann sozusagen sich in einen Staatsauftrag gegeben, und dadurch, dass ich aus dem Hintergrund autonomer Gruppen gekommen bin, die ohnehin auch immer autonome Gruppen und in jeder Organisation, in der ich gewesen bin, auch die autonome Antifa, die hatte nicht umsonst dieses Kürzel autonome Antifa, autonome, um ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir antiparlamentarisch sind, dass wir antistaatlich sind und dass wir auch eben keine Bündnisse eingehen, weil uns das einfach nichts bringt. Und vor Ort hätte uns das auch nie was gebracht, tatsächlich lokal. Also selbst für die Linkspartei waren wir Terroristen gewesen, weil wir methodisch einfach an den Regeln des Staates orientiert haben. Einfach aber natürlich auch, weil das für uns ein Überlebenskampf war. Und wir Antifaschismus auch nicht reduziert haben auf einen Anti-Nazi-Kampf, sondern Faschismus in der Gesellschaft und Staat eben. Und um mal einen persönlichen Einwand zu bringen, irgendwann blockte dann der NSU auf. Das war aber, also von heute, für uns war das nie eine Überraschung gewesen. Vorher gab es auch Strukturen, die klar waren, das hat sich dann einfach nur eingeweiht, dass quasi staatliche Strukturen in irgendeiner Form auch involviert sein können und dass dieser Weg über Parteien halt nicht tragbar ist. Also natürlich auch aus einer kapitalistischen Position und die Kriegsposition heraus. Ja, und dementsprechend war auch unsere gegenüber dem Aufstand der Anständigen, ja, damit wollten wir nicht wirklich was zu tun haben. Hinzufügen wollte ich dann natürlich noch kurz nach dem G8 war natürlich auch der 11. September. Der hat natürlich dieses gesamtgesellschaftliche Klima komplett umgeworfen. Eher zu dem Zeitpunkt, würde ich persönlich sagen, von meiner Wahrnehmung und den Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, gab es schon eher so eine Gesellschaftstendenz für weniger Polizei, weniger Überwachung, weniger Militär, und mit dem 11. September hat sich das tatsächlich sehr stark geändert, bis hin zu positiven Bezügen zu Law and Order und eben natürlich auch dem Erstarken der antideutschen Bewegung, und das hat natürlich diese gesamt-antifaschistische oder linksradikale Bewegung halbiert, würde ich sogar sagen. Ja, also viele Leute sind rausgegangen und konnten das nicht nachvollziehen. Konflikte sind teilweise sehr stark ausgetragen worden. Also die Frage war ja Zäsur persönlich und insgesamt. Also da würde ich auch dir zu Werk auf jeden Fall recht geben, dass meistens gesamtgesellschaftliche Ereignisse viel stärker auf Bewegungen wirken als jetzt das, was wir an kleineren Stellschrauben oder Organisations- oder Organisierungsmöglichkeiten haben. Aber trotzdem kann ja eine Bewegung so oder so reagieren. Also würde ich auch sagen, die 90er enden wegen dem Aufstand der Anständigen, weil sich die offizielle Haltung vieler staatlicher Einrichtungen gegenüber bestimmten Fragen von Antifa geändert haben. Genau, dann hast du gesagt, dass Leute da ihre Jobs drin gemacht haben. Da käme es ja darauf an, wie füllen sie die aus? Behalten sie eine emanzipatorische Position und machen gute Projekte oder tun sie es nicht, weil sie natürlich viel mehr Möglichkeit haben, viel mehr Mittel. Das finde ich dann eher entscheidend. Also, wie agieren die jeweiligen Leute in den Institutionen? Für mich persönlich geht es mir wie dir. Also bei mir war das nicht nur Genua. Ich war auch dort und auch nicht weit weg von Carlo Giuliani, aber für mich war schon in der Tod nahe. Freundin von mir, Conny, 1989 in Göttingen oder auch dann das Jahr später von Alexander Selchow, der jetzt kein persönlicher Bekannter war, aber das ist natürlich sowas wie Tote, eben sowas entweder im politischen Kampf oder als Opfer von der Gegenseite. Das nimmt einen auf jeden Fall persönlich ziemlich mit und prägt dich auf jeden Fall auch in deiner Haltung. Meine hat es auf jeden Fall geprägt, was so die Frage von Bullen und Staat angeht. Das ist bis heute auch nicht verbessert. Die Distanz dazu und ansonsten ja finde ich auch die großen gesellschaftlichen Einschnitte wie 9-11, woraus sozusagen ja diese westliche Kulturkampf gegen sogar religiös aufgeladen gegen andere Teile der Welt, um seinen eigenen Kolonialismus zu rechtfertigen, ausgefahren wird, inklusive dann Law and Order und auch weitere Rechtfertigungen in die Kriege zu führen, um sich die Ressourcen zu holen. Und ich finde, der letzte größere, das geht so ein bisschen weg, war natürlich diese Corona-Zeit, was ideologisch nochmal viel verkehrt hat. Also da sind viele Leute, die ehemals sich einer linksalternativen Szene zugeordnet haben, haben eine merkwürdige Wendung genommen und haben sich nicht mehr an so einen Wert wie Solidarität oder dass man irgendwie immer solidarisch ist mit Leuten, die weniger Privilegien oder schwächer, auch mal einen schwachen Moment haben, sondern dann doch nur bei ihrem eigenen Bauchnabel sind und dann plötzlich Masken tragen zur Frage der Freiheit oder sowas machen, statt zu überlegen, schützt eben auch Leute oder sowas. Also da finde ich, ist viel passiert, da sortiert sich Bewegung auch. Ich finde, da siehst du auch, vor Corona gab es riesige Bewegungen, nicht nur die Rechte hat sich ja sozusagen Gehör verschafft in Form der AfD oder in den sozialen Netzwerken. Es gab auch riesige Bewegungen, die Klimabewegung gibt es immer noch. Black Lives Matter oder MeToo-Bewegungen, das waren alles große Fragen zu Feminismus, zu Rassismus und zu Klima und die waren alle eigentlich von einer fortschrittlichen Diskussion geprägt. Also es sind ja auch Sachen, die passiert sind. Also das sind, finde ich, eher Sachen. Und so eine Antifa, die Leute verschwinden ja nicht dran. Dann werden andere Themen sind eben wichtiger. Es war aber vor uns auch schon so, dass dann Leute in der Friedensbewegung waren und dann eher sowas wie Häuserkampf gemacht haben. Und dann später war eben Antifa in den 90ern durch eben, den Nationalismus und das Aufkommen der Neonazis dann im ganzen Land war eben mehr das Thema. Ja, du hast jetzt schon wieder eine perfekte Überleitung gemacht, so zu heute. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich habe ja jetzt so herausgehört, ihr seid beide noch heutzutage auch noch aktiv und könnt das daher ja wahrscheinlich sehr gut beantworten. Meint ihr, die sogenannten Baseballschlägerjahre aus den 90er Nullerjahren kommen zurück und wo gibt es Parallelen und wo gibt es aber auch Unterschiede zu der Zeit damals? Ist gar nicht so einfach zu antworten. Ich würde es persönlich nicht bejahen, wobei jetzt die Entwicklung dieser Jugendgruppen, die jetzt entsteht, die es jetzt gleich mal ein halbes Jahr gibt, die auch quasi die CSDs angegriffen haben, das hat schon einen ähnlichen Charakter wie in den 90ern. Also auch die Neonazi-Szene, zumindest in Ostdeutschland, war sehr subkulturell geprägt. Das war so ein bisschen Pop und das war in gewesen, aber das war nicht tiefgreifend. Es gab natürlich tiefgreifende Gruppen, das wollte ich auch nochmal erwähnen, die halt Wehrsportübungen durchgeführt haben. Das nochmal zusätzlich bezüglich des NSU, das war halt in den 90ern so. Es gab Wehrsportgruppen, die haben sich halt auf den Krieg mit Waffen vorbereitet gegen ihre politischen Gegner. Und ich denke, das sollte man halt wirklich trennen, dass es diese Subkultur gibt. Sowas kann wieder abflachen und organisierte Strukturen können sich das nutzbar machen, aber sollten vielleicht separat betrachtet werden. Also regional bei uns zum Beispiel ist die Northside Crew aktiv. Das sind Leute in meinem Alter, ein bisschen jünger und die arbeiten halt einfach an. Die würden sich nicht bei solchen Veranstaltungen hinstellen. Die fahren dann teilweise eher in die Ukraine, trainieren dort. Das ist, ist eine ganz andere Qualität. Was es natürlich auch in den 90ern, es gab auch die Einzelpersonen, die bei der Fremdenlegion waren und die wirklich gefährlich waren, die nicht irgendwelche Bahnhofsschüler waren. Ich glaube, das ist wichtig, das auch zu erkennen, dass Leute, die vielleicht unorganisiert sind, teilweise auf der Straße im Alltag gefährlicher werden können, weil sie aus Affekten handeln und organisierte Strukturen auf anderen Ebenen auch arbeiten. Da würde ich vielleicht noch ergänzen, also die Frage ist ja so ein bisschen nach dem Vergleich. Was man so weiß, du hattest dankbarerweise ja Gladio erwähnt. Gladio war von der NATO so eine verdeckte, sagen wir mal, faschistische Struktur, die in verschiedenen Ländern Attentate oder Aktionen zur Destabilisierung entweder von Parteien oder ganzen Staaten vorgesehen war. Das ist irgendwann aufgeflogen. Zu dem, was du jetzt gesagt hast, was ich einen Unterschied finde, was zumindest sichtbarer ist, sind die ganzen Netzwerke in den staatlichen Institutionen, nämlich in der Bundeswehr und bei der Polizei, die ja über die sozialen Medien dann oft aufliegen. Also wo nochmal relativ klar geworden ist, dass es nicht irgendwie wirklich nur Einzelleute sind, sondern dass es sozusagen mindestens so Gesinnungsgruppen gibt und manchmal sogar richtig organisierte rechte Strukturen innerhalb einer staatlichen Struktur, die Teil vom Gewaltmonopol ist. Das heißt, das sind bewaffnete Leute, das sind Leute, die kommen auch an Munition ran. Es gibt irgendwie ziemlich viel Munition und Waffen, die wegkommen und die landen nicht in den linken Reihen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern woanders. Und also das finde ich auf jeden Fall einen Unterschied, die Sichtbarkeit. Das andere ist schwierig abzuschätzen, weil dieses, sagen wir mal, Drittel der Gesellschaft, die ganz offen rassistisch sind, da gab es auch früher zumindest in Westdeutschland Untersuchungen zu, wie stark Antisemitismus oder auch Rassismus ausgeprägt ist und die Untersuchung kam eigentlich schon immer zu den gleichen, zu ähnlichen Prozentzahlen, wo der Unterschied ist, dass die Leute halt jahrelang zu viert oder zu fünft, sagen wir mal, im Kleingartenverein als Beispiel gesessen haben und sich die Scheiße gegenseitig erzählt haben. Und das hatte nicht diese Strahlenkraft. Und heute ist es einfacher, mit den Möglichkeiten an Leute ranzukommen, dass die Scheiße sozusagen, die schon da war, sich die ganze Zeit verwaltet. Also das ist zum Beispiel erstmal mit relativ wenig Aufwand oder sich politisch outen zu müssen, kannst du halt als Troll zum Beispiel total viel, viel mehr Leute erreichen als in deinem Vereinsheim. Ich glaube, das war trotzdem schon die ganze Zeit da, das ist eben jetzt auch da. Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass das nicht mehr geächtet ist, also dass dieses offene Auftreten, da hat sich was verschoben gesellschaftlich. Dass eben dieses Echo von 68 oder auch der Umgang mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, dass es sozusagen Bezüge auf die Art, die Werte gibt und auch auf die Organisation und also ich meine, wie Höcke ist dann nur ein Beispiel, aber so, dass sie sich halt auch vor die Kamera stellen mit ihren Deutschlandstabhüten und dann sagen, ja, ich bin irgendwie Nazi und ich bin für Leute abschieben, also so das ganz, so ganz offen formulieren, das regt halt einen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht auf, weil sie ethisch so scheiße unterwegs sind, so eine Rassisten sind und so eine Faschisten, dass es egal ist. Und das drückt sich eben auch in den Wahlkampf. Aber es gibt eben, bleibt dabei, es gibt eine große Gegenpol, die darauf überhaupt keinen Bock haben. Dass die aber viel leiser sind und weniger präsent sind, das wäre dann eher so eine Zukunftsfrage, wie man als Aktivist oder als Aktivistin irgendwie denen mehr Gehör verschafft. Ich würde halt hinzufügen, dass Anfang der 90er, auch so wie die Zeiten dort gewesen sind, gab es trotzdem irgendwie zivilgesellschaftliche Initiativen, die immer ermahnt haben, Zivilcourage zu leisten, also aktiv zu werden. Das fehlen auf alle Fälle jetzt. Also jetzt ist das eher so recht passiv und schwierig auf jeden Fall. Wir können alle nicht, haben alle keine Glaskugel und können in die Zukunft schauen. Ich hoffe nicht, dass wir nur reagieren. Okay, ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Frage von mir. Danach seid ihr dran. Was hat euch damals Kraft gegeben und was gibt euch aktuell Hoffnung? Auf jeden Fall hat mich damalig natürlich auch diese Geschlossenheit wirklich sehr beeinflusst, zusammen Ziele erreichen zu können. Und nicht nur in der kleinen Gruppe, sondern auch mit Hunderten oder Tausenden von Leuten, das auch international, sehr viele gute Leute kennengelernt zu haben, getroffen zu haben, die gelernt zu haben und sich auch selbst sicher zu sein, jetzt auf das Heutige betrachtet, es gibt, egal wo du wohnst, in jeder Stadt gibt es Menschen, die ähnlich denken wie du. Du musst sie halt nur finden. Du solltest nicht müde werden, Gespräche zu führen, widerständisch zu sein und provokativ auf Sachen einzugehen, um auch manchmal das bei den Leuten rauszukitzeln. Und dann ist es schon ein Schritt weiter. Ähnlich, also bei mir ist es ganz klar, immer dann, wenn es solidarisch ist und wir uns ja die einzige Möglichkeit, die wir haben, um es da zu tun, ist in so einer Netzwerkstruktur, die, deren Hauptwert Solidarität untereinander ist, dann fand ich immer sehr hoffnungsvoll nachkommende Generationen aus meiner Sicht, aber auch andersrum vorangehende Generationen. Also in meiner Auseinandersetzung mit zum Beispiel Leuten, die im Nationalsozialismus im Widerstand waren, war immer total hoffnungsvoll für mich, weil die unter Bedingungen kämpfen mussten, die wesentlich aus meiner Sicht schwieriger waren. Das gleiche gilt auch, was du gesagt hast, auf internationaler Ebene, also sich einfach andere Bedingungen anzugucken, zu sehen, wie da Solidarität funktioniert und auf jeden Fall auch kleine Erfolge, also sich selber einen Plan machen und nicht nur in der Defensive zu sein. Und da sind wir vielleicht bei diesem Punkt, was du meintest, nicht hinterherlaufen. Also wenn ich gemerkt habe, dass das, was wir tun, irgendwie wirkmächtig ist, dann war das eine Sinnstiftung und das hat mich irgendwie nach vorne gebracht. Und wenn man das noch zusammen macht, in so einem kollektiven Moment, dann pusht einen das total nach vorne, auch wenn wir immer in einer ziemlichen gesellschaftlichen, immer aus dem Punkt der Minderheitenposition sozusagen, der 2-10% einer Gesellschaft agieren, aber es geht trotzdem dann nach vorne. Gibt es auch aktuell noch was, was euch Hoffnung macht? Ja, meine Tochter natürlich. Das Wohnprojekt, in dem ich wohne, ist ein Kollektiv und da, wo ich arbeite auch. Also das ist auf jeden Fall mein Netzwerk, mein sozusagen sicherer Boden, auch in Zeiten, die ein bisschen kälter werden. Ja, selbstverständlich, die Menschen, die mich umgeben und denen ich vertraue, die geben mir immer Kraft, jeden Tag aufs Neue. Und okay, das ist doch schon mal schön zu hören, wenigstens. Genau, vielen Dank auf jeden Fall, jetzt schon mal von meiner Seite aus. Mehr zu Nea findet ihr unter antifa-nordost.org. Seit insgesamt 42 Jahren sitzt Osman Efcan schon in der Türkei im Knast. Doch wer ist das überhaupt? Wir haben mit einer Person gesprochen, die Soli-Arbeit für den anarchistischen Gefangenen macht. Aus Schutz vor Repressionen durch den türkischen Staat haben wir das Interview übersetzt und für euch auf Deutsch neu eingesprochen. Wer ist denn Osman Efcan und warum sitzt er im Gefängnis? Osman wurde 1959 in Samsun im Norden der Türkei geboren und wuchs in einer demokratisch gesinnten Familie auf. Heute sind die meisten Menschen dort eher konservativ, aber vor den 80er Jahren, so sagt er, waren die Menschen in Samsun eher links und demokratisch. Osman ist heute 65 Jahre alt und wurde mit etwa 19 Jahren Sozialist. Seit seinem 19. Lebensjahr war er auf verschiedene Weisen aktiv. 1978 wurde er Mitglied einer marxistischen Organisation, die eine Revolution in der Türkei und Umgebung organisieren wollte. Um 1987 spaltete sich diese Organisation und er entschied sich, Mitglied von Def Sol zu werden. Nach einem Jahr wurde er zum ersten Mal in seinem Leben verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Er blieb 3 Monate im Gefängnis und wurde dann freigelassen. Nach einem weiteren Jahr wurde er erneut verhaftet und blieb 9 Jahre im Gefängnis. Als er freigelassen wurde, setzte er seinen Aktivismus fort und wurde nach einem Jahr wieder verhaftet. Irgendwann gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis und er schloss sich der Guerilla-Sektion der Partei an. 1992 wurde er aber erneut verhaftet. Im Grunde ist er also seit 1992 im Gefängnis. Das heißt, er war insgesamt etwa 42 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Er wurde inhaftiert, weil er Mitglied einer linksradikalen Organisation war und versucht hatte, die Verfassung zu ändern. Später entschied er sich, die marxistischen Organisationen zu verlassen. Er begann sich selbst, die Struktur der marxistischen Organisationen und die Ideologie des marxistischen Sozialismus zu kritisieren. Nach dieser Analyse wurde er 2003 Anarchist. Wie seid ihr mit Osman in Kontakt gekommen? Im Jahr 2011 wandte er sich an einige anarchistische Freundinnen und schickte uns einen Brief. Darin erklärte er, dass er veganer Anarchist sei und sich im Hungerstreik befinde, weil er im Gefängnis kein veganes Essen bekomme. Während dieser Zeit versuchten wir, seine Aktionen und Aufrufe in der Türkei und im Ausland zu verbreiten. Wir organisierten einige Demonstrationen, kontaktierten einige Journalistinnen und das Parlament und riefen auch in Ländern außerhalb der Türkei zu Aktionen auf. Viele Aktivistinnen haben auch einige Aktionen durchgeführt und ihn unterstützt. Ich würde sagen, dass es eine große Solidarität für Osman gab. Nach ungefähr 42 Tagen wurden seine Forderungen akzeptiert und er beendete seinen Hungerstreik. Dieser Kampf hat dazu geführt, dass seit 2011 Menschen, die in der Türkei inhaftiert sind, veganes oder vegetarisches Essen bekommen können. Leider ist die Situation von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich. Deshalb musste Osman, als er in ein anderes Gefängnis verlegt wurde, in den folgenden Jahren immer wieder für dieses Recht in den Hungerstreik treten. Im Jahr 2016 zum Beispiel trat er erneut in einen Hungerstreik, der etwa 33 Tage dauerte, und nach 33 Tagen wurden seine Forderungen akzeptiert. Dies war Osmans zweiter Hungerstreik. Ein Jahr später, im Jahr 2017, trat er erneut in den Hungerstreik, der wieder 44 Tage dauerte, und wieder wurden seine Forderungen erfüllt. Dabei ging es nicht nur um veganes Essen, sondern auch um die repressiven und ungerechten Praktiken der Gefängnisverwaltung. Während dieser Zeit haben wir uns natürlich mit ihm solidarisiert und seinen Kampf unterstützt. Er bleibt alleine in seiner Zelle und in diesem Isolationssystem des Gefängnisses. Aber er ist nicht wirklich allein, denn er hat sich mit den Spatzen angefreundet. Er füttert sie jeden Tag und sie sind füreinander da und kümmern sich umeinander. Er hat mir zum Beispiel eine Geschichte von einem Spatz erzählt. Er kommt zu ihm, weckt ihn, sagt guten Morgen und so weiter. Osman isst nicht nur keine tierischen Produkte, er hat sich auch geweigert, sich gegen Covid impfen zu lassen, weil er gesagt hat, das ist für mich nicht akzeptabel, das wird an Tieren getestet. Ich will diesen Impfstoff nicht. Also hat er ihn nicht bekommen. Und er ist sehr vorsichtig mit allen Materialien, die er benutzt, auch sein Kissen und seine Decke, alles muss wirklich vegan sein. Ansonsten verbringt er seine Tage damit, Bücher zu lesen, jeden Tag Sport zu treiben und er versucht sich auch mit Politik zu beschäftigen. In seinem letzten Brief drückte er seine tiefe Wut über den Völkermord in Palästina aus. Er war sehr wütend darüber, wie die Menschen unter diesen Bedingungen leiden müssen. Er hatte auch eine Anwältin, aber als die Anwältin Osman treffen wollte, stieß sie auf viele Schwierigkeiten. Das Gefängnis liegt weit außerhalb der Stadt, deshalb muss seine Anwältin warten und viele Kontrollpunkte passieren. Diese Situationen bedeuten einen großen Zeitverlust, aber es gibt nichts, was man dagegen unternehmen kann, denn die Regierung versucht absichtlich, den Gefangenen, seine Anwältinnen und seine Angehörigen zu ermüden. Natürlich kann ihm jeder einen Brief schicken, aber wichtig dabei ist, die Gefängnisverwaltung akzeptiert keine Briefe auf Englisch, also muss es auf Türkisch sein. Wir tun ansonsten einiges, um seine Stimme nach außen zu tragen. Ich habe mit ein paar Freundinnen eine Webseite über ihn gemacht, wir schicken ihm Briefe und ich habe ein Flugblatt gemacht, das ich bei politischen Veranstaltungen verteile. Und wie unterstützt du Gefangene? Jedes Jahr zum Jahreswechsel nehme ich an der Demonstration vor den Gefängnissen teil. Sie heißt Silvester zum Knast und wir machen das jedes Jahr. Dieses Jahr lade ich auch Leute von hier ein, an der Demo teilzunehmen. Ich habe auch an einigen politischen Veranstaltungen für Gefangene teilgenommen. Zum Beispiel war ich vor ein paar Monaten auf einer Veranstaltung von ABC Belarus in Polen. Das war eine Solidaritätsveranstaltung für politische Gefangene in Belarus. Es gibt aber auch in Berlin ein regelmäßiges Treffen im Café Lunte, das sich Gefangeneninfo nennt und jeden zweiten Montag im Monat um 17 Uhr stattfindet. Und wie ist die Situation bezüglich Tierrechtskämpfen in der Türkei? In der Türkei wird der Kampf für Tierrechte intensiv durch vegane Aktivistinnen geführt, würde ich sagen. Und dieser Kampf beschränkt sich nicht nur auf das Thema Essen oder Küche. Es ist eine Perspektive des Antispezizismus in allen Bereichen unseres Lebens. Als ich in der Türkei war, gab es auch viel Tierbefreiungsaktivismus. Wir haben zum Beispiel bei jedem Opferfest Flugblätter dagegen verteilt und Slogans an die Wände geschrieben. Wir haben Proteste in Zoos organisiert und so weiter. Wir haben auch gegen Tierversuche protestiert. Wir haben gegen Modenschauen protestiert. Wir sind zu Tierschlachthöfen gegangen und haben vor Tierschlachthöfen demonstriert. In der Türkei geht es nicht nur darum, sich zu weigern, tierische Produkte zu essen oder zu konsumieren, sondern auch darum, für die Rechte der Tiere einzustehen. Und ich denke, der Kampf findet immer auf der politischen Ebene statt und nicht nur auf der Ebene des eigenen Lebens. So wie wir Freiheit für die Menschen wollen, wollen wir auch Freiheit für die Tiere, für das Klima, für die Erde. Und unser Kampf hat eine intersektionale, antispezizistische Perspektive, die Themen wie Klassenbewegung, Feminismus, Homophobie und Transgender etc. aufgreift. Wir haben versucht, überall zu sein und für die Befreiung der Tiere, der Menschen und der Erde zu kämpfen. Infos über Osman gibt es leider fast nur auf Türkisch. Wir verlinken euch die Seiten in den Shownotes. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen zu Wo herrscht Anarchie? Unserer monatlichen Rundschau über das Wirken der Anarchie. Ob Wirtschaft oder Kultur, ob beim Einkaufen oder beim Konsumieren, die Anarchie lässt sich nicht lumpen und geht mit gutem Beispiel voran. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet von Anarchie in britischen Supermärkten. Nach all den Hiobsbotschaften über Brexit-bedingte leere Regale in britischen Supermärkten ist das mal eine höchst erfreuliche Nachricht. Doch worum geht es? Im Artikel heißt es 1200 Taten pro Tag. In Großbritannien laufen Diebesbanden immer öfter in Supermärkte, räumen die Regale leer und gehen mit der Beute ungehindert hinaus. Na, das ist ja eine spannende Entwicklung. Weiter heißt es in dem Text? Tatsächlich wurden in diesem Jahr bis Juni in England und Wales laut offiziellen Statistiken knapp 470.000 Ladendiebstähle verübt. Das sind rund 29% mehr als im Vorjahr. Experten zufolge sind insbesondere die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten für diese Entwicklung mitverantwortlich. Das wundert uns nicht und wir freuen uns, dass Menschen zur direkten Aktion greifen und sich selbst behelfen. Die neue Labour-Regierung will nun auch mit staatlichen Maßnahmen gegensteuern. Ach, die wollen den Staat einsetzen, um die großen Lebensmittelkonzerne zu enteignen? Nein? Ach, nur Maßnahmen zum Schutz von Waren und Gewinnen. Ach so, nichts Neues also. Bei der Recherche zur Supermarktgeschichte sind wir auch über folgenden älteren Beitrag des Tiefkühlkostherstellers Froster gestoßen, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Anarchy in the UK. Gesetze außer Kraft gesetzt? Ja, auch ein Tiefkühlkosthersteller veröffentlicht Nachrichten und Geschichten auf seiner Website. Der Text beginnt so. Der Regelfall beim Einkaufen ist ja, dass man bei mehreren offenen Kassen auch jeweils eine Schlange dahinter hat, an die man sich anstellen kann. In London hatte ich nun einen Marks & Spencer Laden entdeckt, bei dem es nur noch eine Schlange gab, obwohl mehrere Kassen offen waren. Sobald eine Kasse frei war, sprang eine elektronische Anzeige um und zeigte die Nummer der freien Kasse. So weit so unspektakulär. Dann geht es jedoch um eine Betrachtung von Murphy's Law und der konkreten Anwendung dieses Gesetzes auf die Situation. Die erste Annahme? Wenn man die Wahl zwischen zwei gleich langen Warteschlangen hat, nimmt man immer die, an der man zum Schluss länger steht. Hier jedoch kommt der Autor zum Schluss? Murphy's Gesetz wird durch dieses Konzept mehr denn je bestätigt. Denn dadurch, dass alle in einer Warteschlange stehen, kann man nun auch vollkommen sicher sein, dass man auf jeden Fall in der langsamsten Reihe steht. Das wundert uns nicht, dass ein System, das ganz offensichtlich gerechter ist, als der Höhepunkt kommunistischer Ineffizienz gegeißelt wird. Web.de begrüßt uns mit der Nachricht: Kurt Krömer wird 50. Anarchie und Entertainment. Wer aber ist Kurt Krömer? Kurt Krömer, 50, ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Comedy-Szene. Statt sein Publikum mit gut vorbereiteten Pointen zum Lachen zu bringen, setzte er von Anfang an auf subversiven Schabernack und spontane Interaktion mit Publikum und Bühnengästen. Die deutsche Comedy-Szene. Was sollen wir davon halten? Mit seiner todesmutigen Dreistigkeit habe er sich selbst bei den knallharten Jungs an seiner Schule Respekt verschaffen können, die mit Messern rumgelaufen seien und anderen Mitschülern Geld abgezockt hätten. Ja, aber was sagt denn Kurt Krömer selbst zu dieser Geschichte? Ich war mit meiner Mutter immer bei C&A oder H&M. Den anderen haben sie die Jacken abgezogen und dann mir geschenkt, damit ich was Anständiges zum Anziehen hatte. Okay, sozialer Ausgleich abseits des Gesetzes. Klingt interessant, so eine Art moderne Robin Hoods im Wedding. Mit einiger Beharrlichkeit gab er so lange auf kleinen Bühnen den schrägen Anarcho-Clown, bis er sich in seiner Heimatstadt Berlin endlich einen Namen gemacht hatte. Beharrlichkeit ist in jedem Fall die Tugend, durch die sich die Anarchie insgesamt am ehesten auszeichnet. Und damit kommen wir zum Überraschungsartikel des Monats. Das Boulevardblatt Kronenzeitung aus Österreich, wohlgemerkt die auflagenstärkste Tageszeitung in Österreich, der seit jeher eine starke Rechtstendenz vorgeworfen wird, übertitelt ihren Artikel mit Team Scheiße. Punk-Anarchie mit Plastikpflanzen. Und schreibt weiter: Lassen Sie sich vom Bandnamen nicht täuschen. Oder vielleicht doch? Das Punk-Kollektiv Team Scheiße geht derzeit vor allem bei jüngeren Semestern durch die Decke und bringt den Schuss Anarchie ins Genre, der längst vergessen schien. Punk und Scheiße. Mal schauen, wie das weitergeht. Was ist aus dem Urgedanken des Punk eigentlich noch übrig geblieben? Wie weit lässt sich Anarchistisches in einer zunehmend kontrollierten Welt transportieren, ohne dass man über die eigene Abflachung der vermittelten Inhalte diskutieren muss? Was definiert Punk eigentlich noch? Okay, das ist ja erstaunlich deep. Obwohl der Artikel nicht bestrebt ist, die Fragen zu beantworten oder zumindest der Band eben diese Fragen zu stellen, sorry Leute, ist es doch, nun ja, erstaunlich. Der Artikel endet schließlich mit dem Hinweis: Mit viel guter Laune und einer großen Portion Anarchismus kommt das Team Scheiße diese Woche zweimal nach Österreich. Ja, sorry, das war natürlich im November. Wir sind ja schließlich ein Monatsrückblick. Das war's schon wieder. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.